herzlich willkommen zum Antcast Episode 576 Wunderglas. Also ich habe heute diese Woche ein untrügliches Zeichen dafür gefunden, dass momentan nichts los ist im Android-Bereich. Ja. Und zwar, wenn so Portale wie Fandroid anfangen, Berichte zu machen, ein How-To für Screenshots auf Android. Dann weiß ich also, okay, also jetzt ist absolut gar nichts mehr, was man noch berichten könnte. Ja. Furchtbar. Ich habe zwar, wie immer, so mit Mühe und Not diese Woche ein paar Themen aus dem Ärmel geschüttelt. Ja, eigentlich sind das meiste sind Themen, das würde ich noch kaum erwähnen, ja, weil es einfach unspektakulär ist. Ja, aber nun ja, wenn man nichts anderes hat, ne, in der Not frisst der Teufel Fliegen, heißt immer. Ja, genau. Das Pixel 4 XL. Da können sich jetzt die Besitzer davon freuen, denn die kriegen ein Jahr zusätzliche Garantie für das Gerät. Unglaublich. Aber bevor ihr jetzt auf die Knie sinkt und Google dankt für diese selbstlose Tat, einfach so die Garantie ein Jahr zu erweitern, dem sei gesagt, das macht Google deswegen, weil es massive Probleme mit dem Gerät gab, insbesondere mit den Akkus. Aber auch solche Sachen wie zum Beispiel, dass man das Gerät auf einmal nicht mehr einschalten kann, dass das Gerät ein Restart oder herunterfährt ohne scheinbaren Grund, ja, ohne dass man das veranlasst hat, einfach so, während man das in der Tasche hat, was natürlich äußerst übel ist. Oder beim Aufladen mit einem Adapter, ja, oder beim Wireless Charging, oder bei eben dem Akku, dass der wesentlich schneller leer wird, als man das eigentlich gewohnt war von dem Gerät. All das hat dazu geführt, dass jetzt Google die Garantie ein Jahr erweitert, sodass zumindest die Leute, die Probleme mit ihren Geräten haben, beziehungsweise eben Leute, bei denen das Problem noch nicht aufgetreten ist, aber dann doch noch auf einmal auftritt, ja, dass die dann eben mit der Garantie abgedeckt sind. Das ist allerdings trotzdem eine schöne Geste. Da könnte sich so manch andere Firma eine Scheibe davon abschneiden. Manche sagen ja dann immer, naja, das ist ein Bedienerfehler. Ja, deswegen ist das so. Ne? You're holding it wrong. Ja, um mal so ein berühmtes Zitat zu machen. Also, das ist immerhin schon mal schön und das gehört auf jeden Fall in die Kategorie positive Newsmeldung, oder? Findet ihr nicht? Ja. Ach, gerade mal einen Schluck Grüntee geschlürft, ja. Ja, heute ist alles katastrophal, ja. Also brauche jetzt auch noch einen Grüntee. Kaffee. Vorhin hat alleine nicht gereicht. So ist es nun mal. Aber eigentlich das Beste, was diese Woche über zu lesen war, war, dass es jetzt eine Neuentwicklung gibt. Ein Glas für Smartphones, das sich selbst repariert. Ihr habt richtig gehört. Es ist zu schön fast, um wahr zu sein. Normalerweise, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, ist es normalerweise auch nicht wahr. Deswegen bin ich auch sehr, sehr skeptisch, ob das wirklich natürlich so funktioniert, wie das hier propagiert wird momentan. Es gibt ja noch kein Gerät mit diesem verbauten Glas. Ja. Indische Wissenschaftler haben jetzt allerdings etwas entwickelt, das wohl bald marktreif ist. Ja. Und zwar ein Glas, das ich weiß nicht, ob man das überhaupt Glas nennen kann, aber auf jeden Fall sowas Ähnliches wie Glas, das sich bei einem Bruch quasi erwärmt, automatisch, und sich wieder zusammen fügt sozusagen, um diese Risse einfach zu kaschieren. Ja. Das ist natürlich, wäre natürlich ein Traum. Ja, also ich finde das wäre wirklich eine sehr großartige Entwicklung, die längst überfällig ist. Ja. Ein Glas, das eben nicht so leicht kaputt geht, ja. Beziehungsweise sich dann eben so weit repariert, dass man nichts oder kaum noch etwas von so einem Bruch merkt. Ja. Ich finde das sehr, sehr schön, wenn das denn auch auf den Markt kommt. Ich sag's euch natürlich klar, gleich, das ist, also wenn da jetzt stehen würde, ein japanischer Wissenschaftler, ist, ich weiß, das soll jetzt nicht abwertend sein, ja, es tut mir furchtbar leid, aber einfach so, ja, von der Überlegung her, dann würde ich mich mehr freuen, aus dem Grund, weil ich das für wahrscheinlicher halte, dass das Teil dann auch tatsächlich Marktreife erlangt und auf den Markt kommt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass der indische Wissenschaftler das hier wirklich so produziert hat oder sagt, es sei möglich, ja. Aber die Frage ist, ob dann dieses Produkt zur Marktreife kommt und dann tatsächlich auch letztendlich in Smartphones verbaut würde. Das hat ja viele Gründe. Ja, das Marketing natürlich, klar. Die Aussicht auf entsprechenden Einsatz, Vergütung, auch für den Wissenschaftler natürlich. Aber auch schon allein die Institute, die dahinter stehen, sind wichtig am Anfang. Denn schließlich muss dann, wenn so ein Produkt tatsächlich dann in Serie geht, auch jede Menge Geld investiert werden. Und welche Firma würde das machen? Ja. Und in Japan, da gibt es halt diese großen Firmenkonstrukte. Wenn dann ein Wissenschaftler innerhalb dieses Firmenkonstrukt etwas entwickelt, dann wird es auch auf den Markt gebracht. Und zwar auf jeden Fall auf den Markt gebracht. Ja. Daraus sind schon große Sachen entstanden. Manchmal natürlich auch Flops, ja, logisch. Aber daraus sind schon viele fantastische Sachen entstanden. Ich sag nur, die Friction-Tinte, die es hier gibt von diesen Pilot Friction Pens, ja, das hat auch ein japanischer Wissenschaftler entwickelt. Diese Tinte, die wäre niemals auf den Markt gekommen, wenn das nicht in Japan passiert würde. Denn hier hat man jahrzehntelang die Tinte weiterentwickelt, bis die dann endlich für den Einsatz auf dem Massenmarkt geeignet war, ja, indem man eben die Temperaturpunkte, ja, verändert hat. Also wie funktioniert das? Ja, man schreibt was, okay, so. Ich glaube, ab 65 Grad wird die Tinte unsichtbar. Ja. Übrigens, wenn man die Tinte dann unter minus 10 Grad bringt für einige Zeit, wird die wieder sichtbar. Ja. Und weil die eben bei höherer Wärme unsichtbar wird, kann man einfach schreiben, dann hinten diesen speziellen Radiergummi nehmen, der auf der Rückseite von dem Stift ist, einfach ein bisschen drüber rubbeln, nicht abrubbeln wie mit einem Radiergummi, sondern einfach nur drüber rubbeln. Damit wird das Papier erwärmt, über 65 Grad, und dann wird diese Tinte unsichtbar. Ja, deswegen auch Friction, ja, ein bisschen anders geschrieben, aber Friction für Reibung. Ja, und damit, mit dieser Reibung wird das Papier dann erhitzt und die Tinte wird unsichtbar. Ein Kinderspielzeug, im Kinderspielzeug wurde es zuerst eingesetzt. Ja. Und ja, wie gesagt, nach Jahrzehnten ist es dann auf den Markt gekommen. So verrückt geht die Entwicklung in Japan eben zu, und genau das ist das, was man auch braucht. Dann kamen die Stifte auf den europäischen Markt und sind dort eingeschlagen wie eine Bombe. Jetzt hier in den Schulen werden diese Friction-Stifte extrem häufig benutzt, überall, wo man hinguckt, ja, weil die halt super, wie sagt man, praktisch sind, ja. Ich stehe aber mehr auf Füller, ja. Aber auch da hat sich was getan, nach weiterer jahrelanger Entwicklung, ja. Vermutlich in China gibt es jetzt nämlich auch Tinte für den Füller, die man löschen kann. Ich meine jetzt nicht die königsblaue Tinte, sondern mit diese Friction-Tinte, die man mit Hitze löschen kann. Ja. Übrigens, wenn man dann mal ein Blatt komplett löschen will, das ist kein großes Problem, dann ja, wird einfach mit dem Föhn, wirklich, das geht, ja, ein Föhn draufhalten auf Blatt und dann ist alles gelöscht. coole Sache, ne? Also, und deswegen wäre ich, sagen wir mal, beruhigter, dass das tatsächlich auf den Markt kommt, wenn das Ding in Japan entwickelt würde. Naja, vielleicht können sich da auch ein paar japanische Firmen mal mit diesem indischen Spezialisten, Wissenschaftler da kurz schließen und vielleicht klappt es dann ja auch. Gut, wollen wir es hoffen. Die Firma Nothing, ja, also nix. Ne? Also ich bin ja froh, dass die Englisch ist, dann ist es im Deutschen wenigstens ganz so absurd, wenn ich sag, das Nothing Ear. Ja? Das ist ein. Das sind so Kopfhörer, wie sagt man, Earbuds, genau, ja, mit ganz interessanten Spezifikationen und auch mit einer Funktion, die ich, was letztes schon gesagt habe, unbedingt brauche, ANC, Automatic Noise Cancellation, ja, oder Active Noise Cancellation heißt das. Und dieses Nothing Ear One heißt es vermutlich, ja. Das hat auch noch eine ziemliche Ausdauer. Das kann nämlich 24 Stunden Musik mit angeschaltetem ANC spielen, ohne ANC-Feature 34 Stunden. Nach bereits wenigen Minuten lässt sich dann wieder für mehrere Stunden Saft draufbringen in dieser Ladeschale, die da quasi einen eigenen Akku hat, mit dabei ist 10 Minuten. Ja, gibt 8 Stunden Kopfhörergenuss. Nicht schlecht, ne? USB-C-Port-Anschluss. Und die sehen auch schick aus, das muss ich ganz klar sagen. Und vom Preis her sollen die 99 € nur kosten. Das wäre natürlich auch schön. Und damit meiner Meinung nach eine zu beachtende Alternative. Also zunächst mal gefällt mir das Design von diesem Teil wirklich super gut, das muss ich auch mal sagen. Wie dann allerdings die Soundqualität ist, das wird sich eben erst zeigen und da frage ich mich dann halt auch, ist das ausreichend? 99 € ist jetzt nicht unbedingt der mega schlechte Preis. Bei dem One Plus Buds Pro, die ebenfalls jetzt auf den Markt gekommen sind, auch mit einer Adaptive Noise Cancellation, was für mich nicht so gut klingt. Ich habe es ja schon mal gesagt. Also es wird keine Adaptive, es wird eine vollständige und immer fortwährende Active Noise Cancellation haben. Ganz klar. Die kommen auch auf den Markt. Ab 1. September sollen die erhältlich sein. Nein, ab 25. August. Und die sollen 150 € kosten. Und da muss ich sagen, da ist bei mir die Schmerzgrenze wieder erreicht, wo ich sage, nee, tut mir leid. Also das mache ich nicht. Wenn die 150 € kosten, dann zahle ich lieber noch ein 50er mehr und hole mir, wenn die im Angebot sind, die Sony Earbuds mit Active Noise Cancellation und LDAC-Übertragung. Von daher ist die Soundqualität also wirklich phänomenal dann dazu. Und dann ist es gut. Aber bei 99 € sieht es natürlich wieder anders aus bei der Nothing Ear One. Ja, das könnte was werden. Da bin ich auch mal gespannt, wenn die dann auf dem Markt sind und die ersten Testberichte von Leuten drin sind, die jetzt auf die Soundqualität achten und nicht nur auf jetzt die Akkulaufzeit. So, merke ich nämlich auch immer bei mir hier mit den großen Sony-Kopfhörern, ja, die habe ich, also die tue ich einmal im Monat oder so höchstens laden. Also, seht ihr, so viel Musik höre ich. Ja. Ich höre zwar manchmal mal ein paar Stunden am Stück, ja, aber jetzt nicht permanent. Jedenfalls dann nicht, wenn die Nachbarn einigermaßen ruhig sind. Ne. Ansonsten, ja, Kopfhörer auf, Active Noise Cancellation an, Vogelgezwitscher und dann, ja, kann ich noch ohne Ordnungskräfte das Ganze überstehen. Ja, so ist das. So, ja, weiter. Moment, ich hatte noch was anderes. Hier, ja, genau. Also Samsung bringt ja jetzt auch faltbare Geräte raus für etwas kleineren Geldbeutel. Ja. Und das lässt natürlich auch zu hoffen, dass da auch was Vernünftiges dabei ist. Leider ist es so, dass diese faltbaren Geräte, das sind einfach im Prinzip nur Klapp-Handys, ja, mit dem einzigen Unterschied, die haben eben hier ein Display, das quasi ohne eine Unterbrechung ist. Meiner Meinung nach viel zu viel Kosten für so ein kleines Detail, meiner Meinung nach. Ja, man könnte das auch anders machen, so wie es auch zum Beispiel das Microsoft Surface Duo, wobei das natürlich grottig ist, aber aus ganz anderem Grund. Aber das wäre zum Beispiel eine Display-Lösung, die mir zusagen würde und könnte auch viel, viel günstiger sein dann mit dieser Lösung. Es sind einfach zwei Displays, die werden halt zusammengeklappt. Wunderbar. Man hat sich auch an den kleinen Notch gewöhnt. Da würde ich mich auch an 1-2 mm hier Streifen in der Displaymitte gewöhnen. Fertig. Ja, ist dann halt immer da, geht vom Bild nichts verloren. Alles wunderbar. Trotzdem, dass das Z Flip eigentlich nur so ein Klapp-Handy ist, kostet es dann schon an die 1.000 Dollar. Und natürlich das Galaxy Z Fold 3 über 2.000 Dollar. Das ist natürlich jenseits von Gut und Böse, ist ganz klar. Deswegen bleibt es natürlich hier bestehen, die Kritik an Samsung, dass diese Geräte einfach zu teuer sind für den Massenmarkt und zu wenig Mehrwert bringen. Das Ganze ist ein nettes Gimmick, ja, dass man zeigen kann, hier, guck mal, ich habe ein Display, das ich zusammenklappen kann, das falten kann, ja, wunderbar. Dann, ich habe das letztes Mal ja schon gesagt, na, und dann kommt der Nageltest und dann ist man wirklich blamiert, dass man für so ein mieses Display 2.000 Euro ausgegeben hat. Ja, also es ist wirklich übel. Naja, so ist es halt. Also diese Flip-Phones, also dann Flip-Phones, also Folding-Phones, ja, die sind nichts für mich im Moment. Das OnePlus Nord 2 ist jetzt offiziell vorgestellt worden, ja, und wie erwartet hat es ein Dimensity 1200 AI 50 Megapixel Kamera. Damit wird das wahrgemacht, was ja schon spekuliert wurde, ja, dass es mit einem MediaTek Prozessor kommt. Ja, das ist natürlich, finde ich natürlich super cool. 6,43 Zoll Display, Super AMOLED, nicht übel. Gorilla Glass 5, HDR10 Plus zertifiziert und ein Fingerprint Scanner. Soweit ich das verstanden habe, unter dem Display, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Dieser Zusatz AI bei dem Dimensity-Prozessor zeigt an, dass hier auch eine Custom-Version, ja, also eine veränderte Version von diesem Chip zum Einsatz kommt. Damit hat MediaTek auch so ein Versprechen eingelöst, dass sie bei Bedarf auch für größere Abnehmer eigene Prozessoren entwickeln können, beziehungsweise Veränderungen an ihren direkten Prozessoren machen können, sodass der Kunde quasi das bekommt, was er gerne hätte. Und hier in dem Fall dann eben offenbar eine größere Leistung im AI-Bereich, sodass eben diese Funktionen, die ja mittlerweile schon für alles Mögliche genutzt werden in den Geräten, hier besser beim OnePlus Nord 2 gemacht werden können, das übrigens auch ein 5G-Gerät ist. Aha. Man nähert sich also auch mit dem Nord etwas weiter an die Spitze an. Ja. Trotzdem, dass der Dimensity 1200er Prozessor ganz gut ist, ganz performant ist, ja, kann man hier dann natürlich auch noch ein bisschen Geld sparen, denn er ist wesentlich günstiger als der vergleichbare Prozessor von der Konkurrenz von Qualcomm, also dann Snapdragon. Und das macht sich dann eben natürlich sehr positiv im Preis bemerkbar. Es werkelt hier In diesem Dimensity, also ein ARM Cortex A78 mit bis zu 3 GHz getaktet übrigens, dann 3 ARM Cortex A78 mit bis zu 2,6 GHz und 4 A55 mit 2 GHz und eine Mali G78 MC9 GPU ist auch in diesem Paket mit drin. Das Gerät gibt es bis zu 12 GB RAM, sehr gut OnePlus, ihr habt es kapiert, und 256 GB interner Speicher, was auch, denke ich, für die meisten Sachen momentan noch ausreichend ist. Wie gesagt, diese 50 Megapixel Kamera kommt von Sony, ein IMX766, ja, da hängt es natürlich alles ab, wie ist die Software, die da drauf läuft. Da muss man dann auch auf Tests dann warten. Unterstützt wird das Ganze durch eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und einem 2 Megapixel Monochrom System. Außerdem eine 32 Megapixel Front-Facing Kamera. Das ist ja schon mal was. 4500 mAh Akku dürfte für das Gerät mit Super AMOLED Screen sicherlich nicht zu wenig sein. Zum Einsatz kommt hier das Android 11 basierte Oxygen OS 11, ja. Und das heißt, es wird auch Oxygen OS 12 natürlich drauf laufen, davon geht mal aus, aber auch das Oxygen OS 13 wird hier schon versprochen, was ich natürlich auch gut finde. Der Preis ist auch erfreulich, ja, die kleine Variante mit 6 GB RAM und 128 GB interner Storage kostet $376. Die große Version 12 GB RAM, 256 GB Storage mit $470 auch noch gut. Ja. Und es gibt auch eine dritte Variante, 8 GB mit 128 GB Storage für €402. Dann würde ich aber wirklich auf die 12 GB Variante schwenken. Es gibt auch schöne Farben. Mir gefällt natürlich besonders das, Moment, wie heißt es? Müssen wir gucken. Greenwood. Genau, Greenwood. Das habe ich am liebsten. Sieht super aus. Hätte ich gerne in dieser Farbe ein Phone. Die Preise sind aber noch mit Vorsicht zu genießen, denn bisher ist das angekündigt für Indien. Und ihr wisst ja leider, wie das ist. Ja, es wäre nicht das erste Mal, wo in Indien natürlich das Gerät viel günstiger ist als außerhalb von Indien. Also solange keine internationalen Preise feststehen, kann man da eben nur das als ganz grober Anhaltspunkt nehmen. Ich würde das Ganze auf jeden Fall schon mal aufrunden. Das heißt, die große Variante 12 GB würde ich nicht damit rechnen, dass es unter €499 zu bekommen ist. Ja. Aber das wäre auch noch ein ganz annehmbarer Preis. Und dann, wenn das wirklich zu diesem Preis erscheinen würde, dann müsste ich mir wirklich nochmal genau durch den Kopf gehen lassen, ob das nicht eines der Geräte wird, die hier in meine Auswahl kommen und möglicherweise sogar das Rennen machen werden, denn OnePlus ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Das heißt, man kriegt auch einen entsprechenden Support, auch international mittlerweile schon. Und von daher denke ich, kann man das auf jeden Fall nochmal in die engere Auswahl nehmen, sofern eben der Preis hier bei uns dann auch so stimmt. Das Honor Tab V7 Pro ist aus heiterem Himmel auf einmal in einem Teaser-Video erschienen und sieht wirklich gut aus, ja, sehr flach, meiner Meinung nach ein bisschen zu flach. Also wenn ich mir vorstelle, ich halte das in meinen Händen, habe ich ja schon fast Angst, dass ich mir die Finger damit abschneide, so dünn ist das. Also ich weiß nicht genau, ob das sinnvoll ist, dass man ein Tablet so extrem, extrem dünn macht. Ja. Aber es sieht halt schon gut aus, das muss man sagen. Es sieht wirklich gut aus. Die Fläche hinten ist auch nicht ganz glatt, sondern aufgeraut. Sieht eher aus wie so ein Kunstlederbezug. Ist es aber, glaube ich, nicht. dieses stylische Blau, das da vorgestellt wurde, ist auch schön, sehr schön. Ja. Die sagen auch hier ein blauer Leatherback. Ich hoffe, dass es eben auch kein echtes Leder ist. Schon wäre das natürlich bei mir schon gleich mal deswegen nicht mehr im Rennen. Ja, ich kaufe mir keine Lederprodukte. Ansonsten viel Daten sind da nicht aufgetaucht und ausgerechnet das, was hier aufgetaucht ist in diesem ersten Leak, das von angeblich sogar mit Dokumenten belegt wurde. Man hatte hier Dokumente abfotografiert, die belegen sollen, dass dieses Gerät mit dem ganz neuen Dimensity 1300T eine Weiterentwicklung von Dimensity 1200 herauskommen soll. Tatsächlich, ja, man hat sogar schon gesagt, dass es mit eben diesem 3 GHz System kommt, mit diesem neuen Prozessor und dass dass der Chip also sogar performanter ist als der Snapdragon 870. Interessant, die Firma MediaTek hat dann auch tatsächlich den Chip bekannt gegeben. Also die haben diesen Chip für den 26. Juli, also heute, ich habe jetzt heute noch nichts davon gehört, haben die den vorgemerkt. Ich konnte mal ganz kurz gucken hier im ganz aktuellen Teil, ob da schon irgendwas ist mit diesem MediaTek, nein, ist noch nichts passiert, er wundert mich auch nicht, ist ja mitten in der Nacht in China, wenn ich das richtig sehe, genau. Aber der Dimensity 1300T-Prozessor ist Realität und das hat eben ja auch MediaTek bekannt gegeben. Wie gesagt, heute im Laufe des Tages wird er noch vorgestellt werden. Und damit ist er dann auch bestätigt. Und auch diese Leistungsfähigkeit, dass er also deutlich schneller ist als das Snapdragon 870, was wir es nochmal gesagt haben. Ja. 30% schneller als die vorhergehende Generation und 40% GPU-Geschwindigkeit und 82% AI-Performance schneller als als der Prozessor der vorherigen Generation und damit wird er den Snapdragon 870 deutlich überflügen. Coole Sache also wieder mal von MediaTek, was die da auf die Beine gestellt haben. Dann kam die Meldung offiziell auch von Moment mal, gucken hier, bin ich hier verrutscht, dass eben dieses Tablet, MediaTek hat es gesagt, nicht mit einem MediaTek 1300T Prozessor rauskommt. Also MediaTek lehnt das also vehement ab, diese Gerüchte, dass das mit diesem 1300T herauskommen würde, das stimmt nicht. Laut MediaTek, das verwundert, weil eben, wie gesagt, diese Papiere da ja vorgelegen haben, aber so ist es nun mal und ich denke mal, die wissen da mehr, wenn die ja der Hersteller des Prozessors sind. Und von daher ja, wird es wohl dann auch stimmen. Das heißt, das MediaTek, das Honor Tablet V7 Pro wird wohl nicht mit dem Dimensity 1300T Prozessor herauskommen. Auch wenn dieser jetzt eben vorgestellt wurde, kann man eben nichts machen. Ist nun mal so, was soll's. Ja, müssen wir ein bisschen warten. Übrigens wird dieser Prozessor als Gaming-Prozessor angepriesen, was natürlich durch die stärkere Leistung absolut gerechtfertigt wäre. Ja. Und es ist ja nicht der erste sagen wir, Prozessor, der in Gaming-Smartphones verbaut wird von MediaTek. Und daher absolut okay. Bin jedenfalls mal gespannt dann auf die weiteren Berichte von diesem ganzen MediaTek 1300T-Prozessor und natürlich auch von dem Honor Tab V7 Pro. Was denn dann da tatsächlich für ein Prozessor drin ist, und das ist jetzt natürlich wieder vollkommen unklar. Wear OS 3, ist jetzt eine Liste veröffentlicht worden von kompatiblen Smartwatches von Google. Ja, also von Google wurde die Liste veröffentlicht. Und ja, wie soll ich sagen, also so lange brauche ich nicht, um euch die Liste vorzulesen, denn es sind schlicht und ergreifend nur diese Modelle: TicWatch Pro 3, TicWatch E3, alle anderen zukünftigen TicWatches und Fossil Group New Generation Smartwatch. Das war's. Sonst ist nichts auf der Kompatibilitätsliste. Und das seht ihr, das große Dilemma von dem Wear OS 3. Welche Smartwatches sind damit überhaupt zu betreiben? Das gibt es eben momentan nicht viele. Das ist natürlich auch ein schlechtes Zeichen, sage ich mal. Denn ich hätte erwartet, wenn ich meine Wear OS überhole, dass die dann auch genauso ein Major Update, mindestens ein Major Update bekommen kann, wie ein Smartphone, das ich mal hole. Stellt euch mal vor, das ist ein Smartphone, dann könnt ihr das nächste Android OS nicht mehr nutzen. Obwohl ihr das gerade gekauft habt. Ja, eine Versionsnummer und drunter nur. Das geht ja nicht. Und hier, finde ich, ist das auch ein Riesending. Klar, Google hat in der Klemme gesessen. Die mussten das Wear OS komplett überarbeiten. Das steht fest. Das alte Wear OS war nicht das Gelbe vom Ei für eine Smartwatch. Ja. Das neue Wear OS ist deutlich besser. Aber das hat eben dazu geführt, dass viele Komponenten, die eben bei den alten Smartwatches verbaut wurden, hier nicht mehr kompatibel sind. Ja. Und natürlich auch ganz klar, die Firmen wollen für einen Bereich, der nicht so viel Leute angezogen hat, wie erwünscht, jetzt nicht hier teure Wartungsupdates durchführen müssen. Ja, und hier eine ganze Armada von Programmierern damit beschäftigen, eben dieses neue Wear OS da drauf zu bringen. Ja. Und dann haben sie es einfach sein lassen. So sieht es wohl aus. Ja. Ich meine, vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der noch nachziehen wird. Ja. Aber so ist momentan der Stand. Und es ist auch so, dass es eh noch eine lange Zeit dauern wird. Von daher ist vielleicht das Problem bis dorthin schon weitestgehend ausgedünnt. Ja? Denn die Updates werden verteilt im Laufe oder der Anfang. Ja? Die ersten Smartwatches kriegen dieses Update in der zweiten Hälfte 2022. Ja, also so ungefähr jetzt in der Zeit, aber nächstes Jahr. Und das ist ja dann doch noch eine Zeit lang. Mal sehen, wie viele Smartphone-Modelle in der Zeit rauskommen, die dann schon garantieren, okay, da läuft dann auch das neue Wear OS 3.0 drauf, wenn es denn rauskommt, ja, nächstes Jahr. Da wird sicherlich noch einiges dazukommen an Geräte. Aber trotzdem, ihr seht, dass das Zeichen, das damit gesendet wird, ist, es geht sehr langsam im Wear OS-Bereich. Vor allem bei den Anbietern, den Herstellern. Und das ist halt vielleicht auch daher so, dass eben Uhren normalerweise etwas sind, wo die wird verkauft, die wird entwickelt, die wird verkauft und fertig. Ja, so. Da wird nichts geupdatet oder ähnliches. Ja. Das heißt, die klassischen Uhrenhersteller kratzen sich da am Kopf und sagen, na super, was soll denn das jetzt? Ne? Wir wollen ja neue Uhren verkaufen, das ist ja unsere einzige Chance. Da unterschätzen die wahrscheinlich, dass elektronische Produkte sowieso viel schneller kaputt gehen als normale Uhren. Ne? Auch wenn die Elektronik beinhalten, aber ne, das ist man so eine G-Shock, oh, 20 Jahre gegen Baum gekloppt, kein Problem. Ne? Funktioniert immer noch. Smartwatches, einmal gegen Baum gekloppt, kaputt. So ungefähr ist das, ne? Ja. Naja, okay. Dann, was hat man denn hier noch auf der äußerst kleinen Liste hier heute drauf? Naja, das Realme Pad. Da sind jetzt endlich einige technische Daten durchgesickert. Also das heißt, man weiß jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr. Letztes Mal habe ich ja nur können sagen, okay, es gibt ein Realme-Pad demnächst, aber sonst nichts. Ne? Oh. Oh, ist das übel. Jetzt kann ich euch schon einiges sagen, zumindest das, was eben erwartet wird, also geleakt wurde. Hoffentlich stimmt auch alles. Ne? Immer, ne? Mit so einem Sternchen versehen, weiß man 100%. Das wird auf jeden Fall mit einem Aluminiumgehäuse sein, das Gerät. Und man hat sogar hier die Abmaße. Ja, 246 mm auf 155 mm und 6,8 mm dick. Also auch wieder so ein ziemlich. Wobei hier dieses Honor Pad wird dünner sein als das hier. Ne? 6 GB RAM und 64 GB interner Speicher. Also 6 GB, okay, für ein Tablet sage ich noch, ja, okay. Ist halt so, ne, ist ein Tablet. Aber bei 64 GB Flash-Speicher, da muss ich sagen, also das ist knickrig, das geht nicht. Ja, finde ich absolut unmöglich, sowas. Da hilft auch nichts, dass man hier Speicherkarten nutzen kann, eben, also Memory Cards, SD-Memory Cards, weil auf diesen kann man eigentlich nichts mehr groß machen. Man kann nur ein paar Daten ablegen, das war's. Ja, also Android ist wirklich dahingehend eine Katastrophe geworden. Ne? Ich brauche Platz für die Apps. Für die Apps. Ist ganz klar, die werden immer größer und ja, wenn man ein paar Apps mal drauf hat, ja, ist der interne Speicher ruckzuck voll und dann hilft einem die SD-Karte genau gar nichts. Riesenmist, also. 7100 mAh Akku, der ist wiederum groß genug, schätze ich mal. Ja, 10,4 Zoll Display, USB Type-C natürlich, ist eine 4G-Version. Es gibt allerdings zwei Versionen, auch mal ohne Netzzugang, also ohne 4G, sondern nur Wi-Fi, aber die es gibt mit 4G, es gibt keine 5G-Version. Und das Ganze soll $309 kosten, dieses Realme Pad. Auch das natürlich mit einem Fragezeichen, weil das eben chinesische Preise wiederum sind. Und das heißt, ja, da weiß man auch nicht genau, wie viel das dann eben kostet. Ja. Also mich wundert eben das mit den 64 Gigabyte. Ja, der Preis geht sicherlich okay, aber ehrlich gesagt, da würde ich dann doch lieber auf ein Gerät zurückgreifen, das mindestens 128 Gigabyte Speicher hat. Denn ansonsten wird das Ganze keine Freude machen, denke ich mal. Von der Kamera kann ich jetzt noch nichts sagen. Die Kamera ist jedenfalls zu sehen, aber was da jetzt verbaut ist, das weiß ich nicht. Okay, wenn wir auf jeden Fall noch mehr davon hören in der nächsten Zeit. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, K9 Mail. Ja, also ich würde ja gern als mal eine App, Mehrfach-App der Woche machen, aber das geht natürlich nicht. Ja, jedenfalls nicht wissentlich. Ja, also so kann man das dann machen. Ne? Es gibt ja immer eine App der Woche und die kann auch nur einmal App der Woche werden. So könnte ich ja manche Apps so alle paar Wochen mal wieder App der Woche machen. Das geht natürlich nicht. Aber K9 Mail ist definitiv eines der Mail-Programme, die zu den besten auf dem Android-System gehören. Ja, es gibt nur eines, das ich besser finde, das ist dieses Fair E-Mail. Ja, das nutze ich auch. Aber dennoch, K9 Mail ist da ganz nah dabei. Sicher, Open Source und natürlich auch. Ist das eigentlich nur Open Source? Müsste doch eigentlich Open Source sein. Genau, gibt es auch F-Droid, genau, ohne Google Store und damit natürlich auch Open Source Software. Ja, das, was mich da abgeschreckt hat gegenüber Fair E-Mail, war auf jeden Fall die Oberfläche. Die kam dann nämlich in die Jahre. Ja, also, diese App ist schon sehr, sehr alt und hat eigentlich nur wenig optische Veränderungen bekommen. Ja, und das hat man gemerkt. Ja, definitiv gemerkt. Jetzt ist nach 3 Jahren ist wieder eine neue Version auf den Markt gekommen mit Version 5.8. Ja, gibt es jetzt endlich mal wieder eine neu gestaltete Oberfläche und zwar komplett und auch etliche Updates sind eingeflossen, wichtige Updates, die notwendig waren. Das ist halt etwas, was mich ein bisschen abgeschreckt hat auch, ne? Die langsame Weiterentwicklung, 3 Jahre für ein Stable Release Update, das geht einfach so nicht, finde ich. Aber okay, jetzt ist es da und es ist gut. Ja. Es ist wirklich schön, es sieht definitiv zeitgemäßer aus wieder. Man kann es als Android-App wieder erkennen, auch noch im Jahr 2020. Und damit hat es die größte Hürde auf jeden Fall erstmal übernommen, nämlich dass die App sich so anfühlt, als ob sie eben auch nutzbar ist und nicht total verwirrend schon beim bloßen Hinschauen ist. Ja. Das ist gut. Standards oder wurde ziemlich an die Standards gehalten bei der Oberfläche und es ist wirklich gut. Ja, mehrere Konten kann man dann natürlich verwalten, das Übliche. Man hat auch eine zuverlässigere Synchronisation eingebaut. Dieses Push-Feature wurde da nochmal verbessert. Ja. Und das war auch sehr notwendig, weil ja na, durch die Einschränkungen, was Android bekommen hat durch Google immer wieder und immer und immer und immer wieder, ja, wird ja permanent schlechter gemacht mittlerweile, war das eben eine Schwierigkeit. Gmail konnte einfach im Hintergrund nicht mehr die Apps vernünftig abfragen und das wurde jetzt hier geändert. Und jetzt funktioniert es wieder besser. Das heißt, das Team hat einen Weg gefunden, das trotz diesen Einschränkungen von Google vernünftig und verlässlich auch hinzukriegen. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste, dass auch die Mails zuverlässig ankommen. Ja. Web-DAV-Protokoll wird zusammengestrichen, ja, weil eben das sehr viel Arbeit macht, aber eben sehr wenig genutzt wurde. Dafür ist wiederum mehr Arbeit in Verschlüsselung investiert worden. Ja, AutoCrypt wird jetzt unterstützt für Mails und Export und Import von AutoCrypt-Schlüsseln sind ebenfalls möglich. Und auch verschlüsselte Betreffzeilen versteht jetzt K9 Mail. Absolut. Habe ich vorhin K-Mail gesagt? Nein, dann K9 Mail natürlich. Ne? Genau. Ja, und damit finde ich, ist das wieder ein Stück zeitgemäßer geworden. Neue Funktionen und lange überfällige optische Veränderungen. Ich kann es empfehlen, wenn ihr euch für einen neuen E-Mail-Client umgucken tut gerade. Guckt euch nochmal K9 Mail jetzt an in der neuen Version 5.8, damit ihr da vielleicht hier jetzt nichts versäumt. Ja, denn es ist deutlich besser als die alten Versionen. So. Dann waren wir auch hier schon jetzt durch mit den News und jetzt gehe ich gleich zur App der Woche. Das ist eine App, wo ich jetzt eigentlich drauf gekommen bin, weil neue Funktionen hinzugefügt wurden und ich habe gedacht, naja, schade, kann ich auch nicht als App der Woche machen, dann hatte ich ja schon. Dann war ich mir aber nicht mehr sicher, ich habe tatsächlich dann alles durchgeforstet und siehe da, es war tatsächlich ein Fakt, dass Tasker noch niemals App der Woche war im Antcast. Und das kann ja wohl nicht wahr sein. Denn Tasker ist eine der universell einsetzbarsten Apps überhaupt. Was macht das Ganze? Man kann für alle möglichen Auslöser bestimmte Funktionen einstellen. Das heißt zum Beispiel, um so und so viel Uhr soll die App starten. Ja? Oder um, wenn ich an diesem Ort bin, dann soll von mir aus eine Twitter-Nachricht rausgehauen werden. Ja? Oder dann soll hier eine schöne Melodie spielen. Ja? Oder es soll, das wird sicherlich auch gehen über verschiedene Anbindungen, eine Nachricht über den Amazon Echo daheim gesendet werden, ne? Dass man jetzt dort und dort ist. Das ist ziemlich cool. Oder man stellt so ein, dass das Licht eingeht, wenn man daheim ankommt und ausgeht, wenn man wieder weggeht. Ja? Egal was es ist, ob es Wi-Fi-Netzwerke sind, die erkannt werden, Uhrzeiten, Orte, ein Hard- oder ein Software-Status, Timer, alles Mögliche kann eben hier gesteuert werden, ja, und dann entsprechende Aktionen ausgelöst werden. Die Verbindung zwischen den einzelnen Stellen machen zwar oftmals andere Dienste, wie zum Beispiel, klar, wenn ich auf Amazon Alexa zugreifen will, muss es ja über irgendeinen Webdienst gehen. Ja, ist ja logisch. Meistens ist es dann IFTTT, ja, das da zum Tragen kommt. Aber es geht auch viele Sachen einfach direkt auf dem Smartphone. Und ich wurde jetzt aufmerksam, weil jetzt ein neuer Sleep Tracker eingeführt wurde. Jetzt kann erkannt werden, wenn ihr einschlaft, und dann wird eine Aktion ausgeführt. Das heißt, ihr könnt dann zum Beispiel sagen, okay, das Gerät erkennt, ihr schläft gerade, also werden zum Beispiel die normalen Nachrichten, ja, also wird in den Ruhemodus geschaltet, ja, von mir aus, dass dann eben keine Anrufe mehr reinkommen, damit ihr nicht gestört wird. Ja. Oder genau umgekehrt, sobald ihr einschlaft, dann erschrillt ein helles Alarmsignal, sodass ihr wieder aus eurem Tiefschlaf aufspritzt und sofort wieder wach seid, ja. Wo wäre das zum Beispiel eine gute Sache? Genau, im Auto. Allerdings weiß ich nicht, ob das verlässlich funktioniert. Vorsicht, ja. Ihr seht, also ihr könnt da jede Menge Sachen machen, ja. Ihr könnt auch witzige Sachen machen. Stell dir mal vor, ihr jedes Mal, wenn ihr einschläft, gibt's eine Nachricht auf Mastodon-Netzwerk, ja, auf einem Social Network. Genau. Aber ihr könnt's machen, wenn ihr wollt, ja. Ihr könnt noch ganz andere verrückte Sachen machen, und wenn man das weiterdenkt, das hängt eigentlich nur an euch, was ihr damit machen könnt. Stellt euch mal vor, altes Smartphone, ja, wo gerade noch der Play Store drauf läuft, ja, Tasker installieren, Kamera als Überwachung nehmen, sobald sich was im Zimmer bewegt, gibt's eine Benachrichtigung an euer Smartphone oder an per E-Mail an jedes Gerät auf der Welt. Und ihr wisst, okay, also jetzt wurde hier ein Bewegungsalarm ausgelöst. Ne? Und eventuell kann man auch noch ein Bild machen, das ebenfalls noch mitgeschickt wird und so weiter und so weiter. So viele Möglichkeiten, dass ich hier noch nicht mal annähernd die Oberfläche ankratzen kann. Ja? Nicht alles ist so einfach umzusetzen, wie es sich jetzt erstmal anhört. Manchmal muss man schon ein bisschen trickreich sein, ja, um eben hier eine bestimmte Aktion auch tatsächlich so zu veranlassen, wie ihr das eben dann gerne wollt. Aber es ist sehr, sehr viel möglich, und das heißt im Prinzip, ihr habt hier sehr viele Möglichkeiten. Dieses Geofencing, so wie es heißt, ja, also wenn ihr zum Beispiel an einem bestimmten Ort seid, das kann sowas von nützlich sein, ja, das ist unbezahlbar. Wenn wir schon vom Bezahlen sprechen, ich habe bewusst hier nur diese Vollversion, ich glaube, es gibt auch gar keine andere Version mehr davon, früher gab es mal eine kostenlose Version, denn was diese App alles bringt, finde es richtig fair und cool, dass diese App immer noch nur 3,59 Euro kostet für so eine universell einsetzbare App, das ist wirklich super genial. Ja. Also, wenn man das mal in Relation setzt, manche Apps, die kosten so viel und bieten nur einen Bruchteil von den Möglichkeiten, was diese App anbietet, ja, da muss ich sagen, also, das ist absolut, der Preis hier ist absolut genial. Ja. Übrigens, auch für die NFC-Fans, ich wollte es nur nochmal erwähnen, bietet diese App einiges. Man kann nämlich auch programmieren, dass man, wenn man bestimmte NFC-Tags abscannt, dass dann eben bestimmte Funktionen veranlasst werden. Also alles Mögliche. Ihr könnt hier, also sicher an euren Monitoren einen NFC-Tag für ein paar Cent anbringen, ja. Und dann, ja, wenn ihr euch dann an den Computer setzt, ja, hält ihr einfach mal das Teil an den Monitor. So, und dann schaltet der ihn zum Beispiel in den Modus, wo ihr dann ungestört seid vom Smartphone, ja, oder, ja, was weiß ich, alles Mögliche, ja, oder wo dann hier eine App geöffnet wird und euer Lieblingsmusik abgespielt wird, ja, oder Bluetooth eingeschaltet wird oder ausgeschaltet wird, ja, alles Mögliche, macht einfach alles damit. Tasker hat es übrigens geschafft, ist eine der wenigen Firmen, die immer schlimmer werdenden Einschränkungen von Google, ich habe das schon mal erwähnt, immer wieder zu umgehen, beziehungsweise auch mit Google zusammenzuarbeiten, damit es überhaupt noch funktioniert. Sonst wären hier wirklich sehr viele Funktionen gar nicht mehr möglich gewesen, die früher möglich gewesen sind. Aber Tasker war immer ziemlich hoch auf dem Radar zu sehen, und wenn die dann auch mit Google sich kontaktiert haben und gesagt haben, hier, also das geht nicht, schon können wir unsere App vergessen. Ja, wir haben so und so viel 1000 Benutzer, die wollen hier ihre Sachen weiterhin machen. Und dann wurden hier sogar Ausnahmen gemacht für Tasker, also Sachen, die andere Apps nicht können. Das ist zwar immer bedenklich, ja, aber zumindest geht's weiter, und das ist eine tolle Sache, ja, also auch gerade dieses Geofencing ist gar nicht mehr so einfach umzusetzen mit diesen Restriktionen, die Google eben momentan ihrem Android immer weiter auferlegt, aber es geht, ja, auch es ist wirklich fantastisch, was ihr damit machen könnt. Ich bin in Versuchung, immer mehr und immer mehr und immer mehr zu sagen, aber guckt euch es einfach mal an, ja, ihr werdet sehen, dass ihr so viele Möglichkeiten habt. Ihr könnt fast alles machen mit eurem Smartphone, was ihr euch so an technischen Sachen überhaupt vorstellen könnt. Wahnsinn. Also deswegen Tasker in der Version. Moment, ich muss jetzt gerade mal gucken, dass ich nichts Falsches sage. Wunderbar, ist keine Versionsnummer drauf. Stimmt, 5.7 ist die neueste Version. Einfach phänomenal gut, 3,59 Euro im Play Store zu bekommen, und das kann ich euch diese Woche empfehlen, und deswegen auch App der Woche, Tasker. Wow. Tja, und damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Die Links und Informationen zu der Sendung heute findet ihr wie immer in den Shownotes, und die Shownotes, ja, die könnt ihr runterklappen, ja, irgendwo in eurem Podcast-Player, und dort dann entsprechend auf den Link klicken. Natürlich gibt es heute auch den Link eben zu Tasker, ja, und zu einigen anderen Themen. Besonders wichtig natürlich hier zum Beispiel das Honor Tablet V7 Pro, weil es dann immerhin so ein kleines bisschen Ausblick gibt, wie das Teil überhaupt aussieht, oder das Nord 2. Ja. Also da empfiehlt es sich als mal zu gucken, wie die Teile dann auch aussehen. Deswegen mache ich also die Links von diesen Gerätetests oder ersten Eindrücken oder so mit dazu, damit ihr das findet. Und natürlich auch hier die K9-Mail. Dann danke ich euch, dass ihr zugehört habt, und wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif, und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.